für die Nichtwissenden oder die nicht vertrauten Brüder. An diesem Logenleben nehmen daher die Intriganten, die politischen Akteurs, die wirklichen Umsturzmänner wenig oder gar keinen Anteil, wie zum Beispiel Zschokke, die von ihm in Aarau gegründete Loge 18 Jahre nicht besucht hat, aber gleichwohl Meister vom Stuhle des Lichtes und durch einen Stellvertreter das Haupt des Freimaurerbundes in der Schweiz blieb. Die hohen Monarchen gingen fehl, wenn sie glaubten, die Logen bewährten Staatsmännern zu untergeben, deren Persönlichkeiten schon die Gewähr leiste, dass nichts von Politik vorkomme. Diese nicht unbekannten Maßnahmen entfernten in der Tat die von jedem zu besorgenden Nachteile aus den Logen selbst und erleichterten dadurch das politische Wirken in den Hochgraden des Freimaurerbundes in kleinen Kreisen außer den Logen. Bruder G. von Göking schreibt hierüber, Zitat, es bestand in Berlin eine geheime Gesellschaft, von der außer ihren Mitgliedern niemand das Geringste erfahren hat. Jetzt darf ich wohl einige von den verstorbenen Mitgliedern nennen. Sie waren der Staatsminister von Struensee, die Oberkonsistorialräte Dietrich, Teller, Zöllner, Gedeke, der Leibarzt Mösen, der geheime Oberjustizrat Suarez, der Geheimrat Selle, Nikolai und Biester. Letzterer war Sekretär der Gesellschaft. Die Zahl der Mitglieder war auf 12 bestimmt und ehe jemand nach einer entstandenen Vakanz zum Beitritt eingeladen werden konnte, mussten die 11 übrigen Mitglieder sich über ihn vereinigt haben. Man machte sich zu uns nichts verbindlich, als bloß dazu, von der Existenz dieser Gesellschaft nichts verlauten zu lassen. Sie kam nach der Reihe bei einem der Mitglieder jeden Mittwochabend um 6 Uhr zusammen. Zitat Ende.